Philipp Friedrich Schütz, der Zeitzeuge dieser Sendung und idealtypischer Vertreter des Räuberberufs, hat realistisch wie kein zweiter das Elend des vaganten Lebens geschildert. Seine letzten Gespräche mit Stadtpfarrer Theophor Dittenberger und seine Lieder sind ein einzigartiges Dokument aus der Perspektive der Fahrenden, der Heimat- und Arbeitslosen jener Jahre. Neben den plötzlich aus der dörflichen Gemeinschaft ausgestoßenen und Entwurzelten gab es aber auch Vaganten, die schon seit Generationen auf der Straße waren. Meistens waren sie Angehörige althergebrachter Vagantenberufe, zum Beispiel Scherenschleifer, Löffelschnitzer, Korbflechter, Kesselflicker, Schuh- oder Mausefallenverkäufer, Musikanten, Märchenerzähler und Artisten, Land- und Gelegenheitsarbeiter. Das Umherziehen war nicht selten auch ein Erfordernis ihres Berufes, die einzige Möglichkeit ihrer Existenz. Der Heidelberger Untersuchungsrichter und Stadtdirektor Dr. Ludwig Pfister nahm 1811 den Lebenslauf des Vaganten Philipp Müller zu Protokoll, genannt der stumpfarmige Zimmermann. Als kleiner Knabe sei er, angeblich wegen der Härte seiner Stiefmutter, den Eltern davongelaufen. Als Schweinehirtenjunge verdiente er sich in verschiedenen Orten sein Brot, wurde dann aber aufgegriffen und in ein Waisenhaus gesteckt, bis sich ein wohlhabender Zimmermann in Mannheim seiner erbarmte und ihn in die Lehre nahm. Da er aber im Waisenhaus katholisch erzogen worden war und später beim pfälzischen Militär gedient hatte, konnte er in seinem lutherischen Wohnort nicht mehr aufgenommen werden. Auch in seinen Beruf konnte er nicht mehr zurück, da er im Krieg den Arm verloren hatte. So blieb dem stumpfarmigen Zimmermann nichts anderes übrig, als im Lande umherzuziehen. Er ernährte sich und seine Familie, indem er eine kleine Meerschweinchenzucht zur Schau stellte. Seine Frau und seine Töchter fertigten und verkauften Tragringe. Zimmermann selbst gab an: Wenn man einmal meine Meerschweinchen in einem Ort gesehen hat, so ist dort für geraume Zeit kein Verdienst mehr für mich. Und haben meine Weibsleute einmal ein Dorf mit neuen Tragriemen versehen, so ist dort auf lange Zeit nichts zu tun. Unser Gewerbe macht also einen steten Wandel unumgänglich. In einem festen Wohnsitz müsste ich herrschaftliche Abgaben geben, Wach- und Frondienst leisten, Hausmiete bezahlen. Alles dies fällt bei meinem wandernden Leben weg. Und meine Kinder würde ich in einem festen Wohnsitz auch nicht ernähren können. So aber kann man sich durchschlagen. Klagt eines Hunger, so hänge ich dem Kind ein Bandelier Tragringe um und schicke es in das nächste Dorf. Kauft man ihm nichts ab, so gibt man doch dem Kind ein Stück Brot. Und handelt man ihm den Kreuzer, welches es mehr zu fordern angewiesen ist, ab, so bedingt es sich dagegen ein Stück Brot und sein Hunger ist gestillt. Oft auch der seiner Geschwister und Eltern, wenn es gut geht. Soweit also der stumpfarmige Zimmermann. Und seiner Art Menschen gibt es so viele, merkte der Heidelberger Untersuchungsrichter an. Wusste aber im Grunde auch kein wirksames Mittel gegen die Not der Fahrenden. Des Weiteren zählten zu den Menschen auf der Straße Roma und Sinti, die generell vorurteilsvoll als Zigeuner, als ziehende Gauner beschimpft und verdächtigt wurden. Ebenso wie die armen Juden, die ebenfalls gezwungen waren, Händler- und Vagantenberufe auszuüben. Die meisten Fahrenden, auch die Räuber, das wird häufig übersehen, waren nicht allein, sondern als Familien auf der Wanderschaft, mit ihren Frauen und Geliebten, mit Kind und Kegel und nicht selten auch mit den Alten. Vielerorts durften sie nicht länger als eine Nacht bleiben, wurden von einem Ort zum anderen gejagt oder von den Gendarmen verscheucht und aus dem Lande vertrieben, was ihnen dann andererseits wieder von der Justiz als unstete Lebensart vorgeworfen wurde und als Vagabundieren unter Strafe stand. Auch den Manne Friedrich hatte kein Wandertrieb auf die Landstraße gezogen. Wie die meisten jugendlichen Vaganten hatte auch er keine Gelegenheit gefunden, wieder sesshaft zu werden und ein ordentliches Handwerk zu erlernen. Nach seiner Konfirmation lernte er bei einem herumziehenden Korbmacher das Flechten der Weidenruten. Vom Korbflechten allerdings kann sich heute niemand mehr ernähren. So war ich des Öfteren gezwungen, etwas zu nehmen. Aber nur Lebensmittel. Eier, Rüben, Obst und manchmal, selten, auch ein Huhn. Ich war jedoch jung und genoss mein freies Zigeunerleben. Manchmal im Sommer habe ich bei der Ernte geholfen. Und weil ich lustig gearbeitet habe und viele Lieder singen konnte, haben mich die Bauern immer gern gehabt. Ich konnte auch Geschichten erzählen und habe auf mancher Kirchweih mit meinen Märchen ein Kleingeld verdient.